Du aber, Menschensohn, hole dir einen Ziegelstein, lege ihn vor dich hin und ritze darauf eine Stadt ein, nämlich Jerusalem. Und errichte einen Belagerungswall wider sie und baue einen Belagerungsturm wider sie, schütte einen Damm wider sie auf, stelle Belagerungsheere wider sie auf und setze ringsum Sturmböcke wider sie an. Und hole dir eine eiserne Pfanne und stelle sie als eiserne Wand zwischen dich und die Stadt und richte dein Angesicht gegen diese, dass sie der Belagerung unterworfen sei, und du sie belagerest. Ein Zeichen sei dies für das Haus Israel. Du aber lege dich auf deine Seite und nimm die Verschuldung des Hauses Israel auf dich, die Zahl der Tage, die du auf ihr liegst, sollst du ihre Verschuldung tragen. Und ich wandle dir die Jahre ihrer Verschuldung in eine entsprechende Zahl von Tagen, 390 Tage, und so sollst du die Verschuldung des Hauses Israel tragen. Und wenn du mit ihnen zu Ende bist, so lege dich zum zweiten Mal auf deine rechte Seite und trage die Verschuldung des Hauses Juda, 40 Tage lang, für jedes Jahr einen Tag ansetzend berechne ich sie dir. Und du sollst dein Angesicht und deinen entblößten Arm gegen die Belagerung Jerusalems hinrichten und gegen es weissagen. Und zwar werde ich dir Stricke anlegen, dass du dich nicht von einer Seite auf die andere umwenden kannst, bis du mit den Tagen deiner Einschließung zu Ende bist. Du aber hole dir Weizen und Gerste und Bohnen und Linsen und Hirse und Spelt, tue sie in ein Gefäß und bereite dir Brot daraus, die ganze Zeit hindurch, während welcher du auf deiner Seite liegst, sollst du das essen. Und zwar sollst du deine Speise abgewogen verzehren, täglich 20 Sekel, von Zeit zu Zeit sollst du davon zehren. Und Wasser sollst du abgemessen trinken, jedes Mal ein Sechstel hin, von Zeit zu Zeit sollst du welches trinken. Und zwar sollst du es in Gestalt von Gerstenkuchen verzehren, diese aber sollst du vor ihren Augen auf Ballen von Menschenkot backen. Und Jahwe sprach, ebenso werden die Israeliten ihr Brot unrein verzehren unter den Völkern, unter die ich sie verstoßen werde. Da sprach ich, ach Herr Jahwe! Fürwahr, ich bin noch nie verunreinigt gewesen und Gefallenes oder von Raubtieren Zerrissenes habe ich nie gegessen von Jugend auf bis jetzt, und nie kam in meinen Mund verdorbenes Fleisch. Da sprach er zu mir, wohlan, ich gestatte dir Rindermist statt Menschenkotes, dass du darauf dein Brot bereitest. Und er sprach zu mir, Menschensohn, fürwahr, ich will den Stab des Brots in Jerusalem zerbrechen, und sie sollen ihr Brot abgewogen und mit Angst essen und das Wasser abgemessen und mit Entsetzen trinken, damit sie an Brot und Wassermangel leiden, und sich einer mit dem anderen entsetzen und infolge ihrer Verschuldung dahinschwinden.